Auf den Historiker Josef Maria Stachelmann wird wenige Tage nach seiner glänzend bestandenen Habilitation ein Anschlag verübt. Unbekannte Täter haben auf dem Campus der Hamburger Universität mit einem Militärgewehr auf ihn geschossen. Er überlebt leicht verletzt. Stachelmann muss weg, fordert ein Verfasser, der sich IT nennt, in einem Geschichtsforum im Internet. Der Historiker vermutet einen Zusammenhang mit seiner Habilschrift, die das Konzentrationslager Buchenwald thematisiert. Ein Verlag, der die Habilitation veröffentlichen wollte, nimmt Abstand von diesem Vorhaben. Josef Maria Stachelmann vermutet den oder die Täter unter den Studenten seines Seminars. Die Studentin Brigitte Stern vertritt die Argumente eines linken Hardliners, als sie mit dem Historiker über seine Geschichtspositionen diskutiert. Sie wirft ihm vor, die linken Opfer der Nazi-Diktatur zu denunzieren. Wenig später ist Brigitte Stern spurlos verschwunden. Stachelmann versucht mit dem Studenten Georgi etwas über den Verbleib seiner Kommilitonen herauszufinden. Als er eines Morgens sein Büro in der Uni aufsucht, findet er Brigitte. Polizei! Polizei! Brigitte, gefesselt an meinen Schreibtischstuhl. Im Hals klafft eine Wunde. Blut auf ihrem Sweatshirt. Unter dem Stuhl eine große Lache. Wer ist die? Brigitte. Brigitte Stern. Lüge eines Lebens. Kriminalhörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Christian von Ditfurth. Zweiter Teil. Ah, endlich wach? Anna in meinem Bett. Aber das ist nicht mein Bett. Ihr ist auch nicht. Wo bin ich? Du bist im Eppendorfer Krankenhaus. Du hast einen Schock. Bis dein Kreislauf stabil ist, wollen sie dich hier behalten. Herein! Der Arzt sagt, dass Herr Dr. Stachelmann aussagen könne. Also bitte, Herr Taut. Ja, natürlich. Wo waren Sie heute Nacht zwischen 21 Uhr und 2 Uhr? Ich muss Sie das jetzt fragen. Genauer haben wir den Todeszeitpunkt noch nicht eingegrenzt. Im Bett. Stimmt das? Ja. Glauben Sie, ich würde Frau Stern umbringen und Sie dann in mein Büro schaffen? Nein. Aber wer hat es auf Frau Stern abgesehen? Der Verrückte, der auch auf Sie geschossen hat? Wer sonst? Sie sollten mal herausfinden, welche Rolle ein gewisser Manfred Kraft spielt. Wer ist Kraft? Ein Altstalinist. Ideologe durch und durch. Thälmann, ein Held. Und die KPD, die führende Kraft im Kampf gegen den Faschismus. So was gibt's hier noch? Und ob. Brigitte war aktiv in der Antifa-Bewegung. Ich habe diese Jungs gemeinsam mit ihrem Mitbewohner aufgesucht. Aber diese Knaben wären zu so einer Brutalität nicht fähig. Wenn wir nur immer so genau wüssten, wer wozu fähig ist. In diesem Fall können Sie mir glauben. Herrje, mein Seminar. Habe ich schon geregelt, ist abgesagt. Nein, ich gehe hin. Gar nichts wirst du. Du bleibst mindestens bis morgen hier. Und wenn ich dich festschnallen muss. Wurde Brigitte in meinem Zimmer umgebracht? Wir gehen davon aus. Genaueres wird uns der Doc noch sagen. Wie ist der Mörder mit ihr hineingekommen? Ins Seminar, in mein Zimmer. Anne, guckst du bitte in mein Jackett, ob mein Schlüsselbund noch da ist? Ja, hier. Ach, das sind diese alten BKS-Dinger. Die kann man sich bei jedem Schlüsseldienst nachmachen lassen. Warum fängt die Polizei es an, wenn man ihr die erste Leiche präsentiert? Ich warne Sie, Herr Dr. Stachelmann. Machen Sie keinen Unsinn. Sie sind in Lebensgefahr. Draußen steht ein Polizist. Gute Besserung. Es ist ein Mann. Keine Frau schießt mit einem G3 auf Menschen. Oder? Ist der Schütze vom Dach Brigittes Mörder? Nur ein Mann kann Brigitte so zugerichtet haben. Schlaf jetzt, schlaf. Ich bin überzeugt davon, dass sie IT war. Und sie hat meine Arbeit aus dem Kopierraum geklaut. Sie muss da etwas gefunden haben. Ja, und was soll das bitte gewesen sein? Sie wollte auspacken. Das hat das Monster zu verhindern gewusst. Du konstruierst dir da etwas zusammen. Ich wollte doch mal sehen, wie es meinem besten Dozenten geht. Schon wieder Besuch? Danach noch vom Bohmen. Was ist das für eine Geschichte, Josef? Eine Leiche in deinem Büro. Ungeheuerlich. Wirft natürlich ein schlechtes Licht aufs Seminar. Mein Gott. Wie erklärst du dir das? Ich meine, wie kommt es, dass du immer wieder... Ich will ja nicht davon ausgehen, dass du das Verbrechen geradezu suchst. Was willst du damit sagen? Dass Josef selbst schuld ist? Nein, nein, nein, nein. Ich bin nur hier, um zu fragen, ob ich helfen kann. Wir müssen doch zusammenhalten in so einer Lage. Ja, das finde ich auch. Nimm dir doch einfach bis Semesterende Urlaub. Erhol dich. Und das mit deiner Habilschrift klären wir auch. Ich werde mit dem Schmidt noch mal persönlich reden. So geht das nicht. Gute Besserung, Josef. Typischer Bohming-Auftritt. Er betrachtet die Absage von dem Schmidt-Verlag als Affront gegen ihn. Aber damit steigen deine Chancen, dass der Verlag die Arbeit doch noch rausbringt. Heißt die Botschaft des Mörders, solange du deine Arbeit veröffentlichen willst, fließt Blut? Warum müssen diese Krankenhausbetten denn so schmal sein? Rheuma? Morgen früh gehe ich sofort zu Georgie. Und diese Jungs von der Antifa-Gruppe, Halil und Frankie, die sollen auch kommen. So, meine Herren, jetzt mal Klartext. Brigitte war IT. Und ihr habt bei dieser dämlichen Internetkampagne mitgemacht. Und dann ist euch der Arsch wegen der Schüsse auf Grundeis gegangen, stimmt's? Gitte hatte sich wegen deiner Arbeit tierisch aufgeregt. Total explodiert ist sie. Sie konnte echt hysterisch sein. Echt, Mann. Und ihr habt wirklich keine Ahnung, wer auf mich geschossen hat? Nein. Ihr habt euch aber drangehängt. Okay, das war scheiße. Wir haben dann ja auch aufgehört und Gitte hat sich abgeregt, nachdem sie die ganze Arbeit gelesen hat. Ja, sie hat sogar gesagt, da stehe eine super Geschichte drin, die sie unbedingt nachforschen wollte. Welche Geschichte? Hat sie nicht verraten. Sie hatte irgendeine Idee und als sie verschwunden war, dachten wir, sie recherchiert irgendwo. Sag mal, was haltet ihr von diesem Manfred Kraft? Blöder Typ, Rechthaber. Hat allerdings Ahnung von Geschichte. Gitte war oft bei ihm. Vor allem war er scharf auf sie. So wie du. Schnauze. Und sie? Gitte war sehr kompliziert. Und außerdem stand sie in letzter Zeit mehr auf Frauen. Was? Was? Ja, sie war bi. Habt ihr das nicht gewusst? Ey, Mann. Und hatte sie eine Beziehung? Nein. Was wollte Brigitte von Kraft? Es ging um ihren Großvater. Einmal sagte sie, der Opa hätte immer nur gelogen. Das war für sie ganz schrecklich, weil sie ihn so geliebt und so verehrt hat. Was ist da passiert? Gittes Großvater war bei der Gestapo. Und das hat sie von Manfred Kraft erfahren. Gitte wollte alles wissen über die Nazis. Vor 45 und danach. Sie ist auch mal nach Ostdeutschland gereist und hatte den Kraft vorher wegen Adressen ausgequetscht. Als sie zurückkam, war sie ziemlich durch den Wind. Sie hat Krafts Gerede in Frage gestellt. Ja. Das hing letztlich auch mit deiner Arbeit zusammen. Außerdem war Kraft total verrückt nach ihr. Er hat sie sogar verfolgt. Was hat sie mir gesagt? Sie hatte Angst vor ihm. Eifersucht. Dann steigt er auf das Dach des Philosophenturms und schießt auf mich. Danach schleppt er Gitte, wo immer die vorher auch war, in dein Büro und metzelt sie ab. Ey, der Typ sitzt im Rollstuhl. Ach ja. Es sei denn, Kraft markiert nur und... macht auf behindert. Zur Tarnung. Keine schlechte Idee. Wenn er mich tötet, dann trauert Brigitte um mich. Davon hätte er nichts. Aber als Nervenwrack wäre ich ihm gerade recht. Ich muss noch mal hin zu dem Kraft. Kraft inszeniert die Sache auf dem Philosophenturm. Brigitte kommt ihm auf die Schliche. Kraft erkennt, dass Brigitte ihn im Verdacht hat. Gut, dass Sie gekommen sind. Ich hoffe, Sie bereuen inzwischen Ihre Verunglimpfungen. Ein Bier? Ja. Was für Verunglimpfungen? Ich finde ja auch nicht alles gut, was die KPD und Thälmann vor 33 angestellt haben. Aber es ist leicht, sich im Nachhinein zum Richter aufzuschwingen. Die Kommunisten waren die konsequenteste antifaschistische Kraft innerhalb und außerhalb der Lager. Ich würde das mehr differenzieren, Herr Kraft. Betrachten Sie die Zeit 39 bis 41, den Hitler-Stalin-Pakt. Da galt auch den deutschen Kommunisten England als der Hauptfeind. Erst als die Wehrmacht die Sowjetunion überfiel, entdeckten die Kommunisten den Antifaschismus wieder. Stalin musste Zeit gewinnen. Und die Kommunisten mussten die Sowjetunion schützen. Das werden Sie nie begreifen, Herr Stachelmann. Manchmal muss man einen Pakt mit dem Teufel schließen, um ihn am Ende am Schwanz zu packen. Ach, Ihre These ist absolut haltlos. Da gibt es genügend historische Untersuchungen. Mein Vater ist im KZ umgekommen. Ich weiß, wovon ich rede. Brigitte Stern haben diese Dinge interessiert? Ja. Brigitte. Einer der führenden KPD-Leute im Buchenwald landete übrigens in Sibirien und kam nicht zurück. Wissen Sie, dass es Fälle gegeben hat, wo Genossen während des Hitler-Stalin-Paktes an die Nazis ausgeliefert wurden? Ja. Es gibt die These, es wäre Stalins Wunsch gewesen, Thälmann nicht aus der Haft zu befreien. Ja, ja. Die Dinge sind komplexer, als Sie glauben, Herr Kraft. Sie benutzen Thälmann, um die Sowjetunion zu denunzieren. Ich bin eigentlich nicht gekommen, um mit Ihnen ein Geschichtsseminar zu veranstalten. Ich möchte herausfinden, wer auf mich geschossen hat und wer Brigittes Mörder ist. Überlassen Sie das der Polizei. Ich glaube, Sie haben Brigitte ermordet. Das ist ja eine Unverschämtheit. Sie hat mich geliebt, wie einen Vater. Sie wollten ihr an die Wäsche. Oho, das ist eine ganz perverse Fantasie. Sie haben mir den Kopf verdreht. Sie Schwein! Wie schön Sie stehen. Scheiße. Du Sau! Das wirst du mir büßen! Herr Tart, ich habe ihn. Wen? Hoffentlich schläft Felix bald. Anne lässt sich von ihm total absorbieren. Wieso reagiert sie so verhalten auf die Festnahme von Manfred Kraft? Er hat sich beruhigt. War ein harter Tag für ihn. Wieso für ihn? Ich stelle den Mörder von Brigitte Stern. Und Anne zeigt sich skeptisch. Weißt du, nach allem, was du mir erzählt hast, denke ich, der Kraft ist ein Lügner, aber kein Mörder. Woher willst du das wissen? Du hast ihn weder gesehen noch gehört. Warte es ab. Der wird dem Taut ein Alibi vorführen, das sich gewaschen hat. Du hättest Kriminalistin oder Polizeipsychologin werden sollen. Boming hat übrigens angerufen. Er sagt, du solltest dir Urlaub nehmen oder dich krankschreiben lassen. Er wird es jedenfalls tun, wenn ihm so etwas Schreckliches passiert wäre. Das glaube ich ihm aufs Wort. Ich würde das machen. Lass dein Seminar sausen, Josef. Boming hält seine Hand über dich wie ein Schutzengel. Hör mal auf. Schutzengel. Habe ich Sie geweckt? Was für eine Nacht. Albträume. Ja? Gott sei Dank. Können Sie kommen? Ja. Worum geht's denn? Ich schicke Ihnen einen Wagen. In 10 Minuten. Was ist denn los? Der Durchbruch. Kraft hat gestanden. Das gibt's doch nicht. Da kommt Kraft aus dem Präsidium. Stehen bleiben! Scheiß Revisionisten-Arsch! Manfred Kraft war zur fraglichen Zeit in einem Puff. Dort hat er sich mit mehreren Damen an der Bar amüsiert und ist dann mit einer Prostituierten auf deren Zimmer gegangen. Sollte ich nicht doch einen Arzt rufen? Nein, geht schon. Wir haben alle Zeuginnen in die Mangel genommen. Das Alibi steht. Und der Rollstuhl? Jeder darf sich in einen Rollstuhl setzen. Auch wenn das praktizierter Zynismus ist, das ist keine Straftat. Wer soll es denn sonst gewesen sein? Manchmal kann man mit dem Polizeispielen Glück haben. Aber meistens geht es in die Hose. Lassen Sie die Finger von der Geschichte. Aber ich habe... Herr Dr. Stachelmann, ich hoffe, Sie haben mich verstanden. Wir geben Ihnen natürlich Polizeischutz. Ich habe Schiss. So ein Schiss wie nie. Vor dem Haus ein Streifenwagen. Ich gehe jetzt ins Alibaba. Was für ein Schwachsinn. Wie wäre es, alles hinzuschmeißen? Die Habilschrift zu verbrennen? Die Uni zu verlassen? Einfach alles hinschmeißen. Die Studenten gehen mir mit ihrer Interesselosigkeit eher auf die Nerven. Hab mir nie was anderes als die Unilaufbahn vorstellen können. Krönt durch einen Lehrstuhl. Wie immer? Ja, das Alibaba ist fast leer. Ich muss extrem hinfällig wirken. Der Kellner nimmt mich am Arm und führt mich zu einem Platz nah am Tresen. Einmal das Lammsteak und ein Glas von dem Roten. Ja. Hab's eben von Anne gehört. Die Nummer mit Kraft. Scheiße. Du sagst es. Und nun? Keine Ahnung. Darüber denke ich gerade nach. Vielleicht lässt du mich mit nachdenken? Mal sehen. Mal sehen. Mann, was ist los? Wer ist so pervers, diese junge Frau zu misshandeln, zu ermorden, in mein Büro zu setzen? Die Frage ist, wer hatte ein Motiv? Hatte sie sich mit dem Mörder vom Dach verabredet? Warum in meinem Zimmer? Wie hatte er sie dahin locken können? Vielleicht mit einer E-Mail. Sag mal, hast du ihre Mails in letzter Zeit durchgesehen? Ja. War da eine Einladung dabei? Von mir etwa? Ja, da war sowas. Habe ich aber nicht weiter beachtet, weil sie von dir kam. Ich habe ihr aber noch nie eine Mail geschrieben. Noch nie. Jetzt wird's interessant. Sichere die Mail. Kommst du gleich? Tat. Ich muss mit ihm reden. Der Kraft hat sie übrigens angezeigt, wegen falscher Anschuldigung. Das hier ist der Computer von Brigitte. Und hier die Mail, die mit meinem Namen unterzeichnet ist, aber nicht von mir stammt. Sind Sie sicher, dass die Mail nicht von Ihnen ist? Absolut. Dann haben wir wohl geschlampt. Ich werde mal gucken, wer den PC prüfen sollte. Anfänger. Alles Anfänger. Die Mail wurde am 10. Mai um 9.32 Uhr abgeschickt. Das war letzten Mittwoch. Sie hat die Mail irgendwo gelesen. Also hat sie zu diesem Zeitpunkt noch gelebt. Die Rechtsmedizin hat das inzwischen bestätigt. Sie wurde in ihrem Büro ermordet, so gegen 23 Uhr am Mittwoch. Und sie war vorher in der Lage, ihre Mails abzurufen. Offenbar also noch nicht in der Gewalt ihres Mörders. Ja, sonst hätte der Täter ja auch keine Einladungsmail schreiben müssen. Sie wird zum Philosophenturm gelockt, in ihr Büro. Abends 22 Uhr. Haben Sie so spät noch Termine mit Ihren Studenten gemacht? Natürlich nicht. Aber Sie schienen nicht misstrauisch zu sein. Sie hat sich mit mir verabredet, vorher schon. War dann aber nicht zu Hause, das hatte ich doch schon gesagt. Ja. Ich erinnere mich. Von welcher Adresse ist die Mail abgeschickt worden? Ein Internetcafé im Grindelhof. Den Computer lasse ich noch mal untersuchen. Die Wahrheit ist, es gibt nicht den Hauch einer Spur. Georgie schlägt mir vor, hier zu übernachten. Ich schlafe in Brigittes Bett. Versuche es wenigstens. Ich kann ihren Geruch wahrnehmen. Wie werden die Eltern den Tod ihrer Tochter verarbeiten? Georgie hat mit ihnen telefoniert und gesagt, dass sie nichts wüssten. Darauf verlasse ich mich. Wenn ich es nicht täte, müsste ich alles anzweifeln, was er sagt. Das Internetcafé liegt im Univiertel. Mensch, Georgie! Dass du mal vorbeischaust! Dutzende von Computern. Fast alle belegt. Ein untersetzter Mann, die roten Haare über die Halbglatze geklebt, stürzt sich auf Georgie. Was treibt dich hier? Lemmy, das ist Josef. Ach so. Entschuldigen Sie. Wir suchen jemanden, der in meinem Namen eine Mail verschickt hat. Und zwar am 10. Mai gegen 9:30. Ach, hier schreiben hunderte von Leuten E-Mails. Habt ihr keine Personenbeschreibung? Nein. Das da oben, die Objektive. Sind das Kameras? Ja, zur Abschreckung. Glaubt der Chef jedenfalls. Hebt ihr die Aufzeichnungen auf? Eine Zeit lang, ja. Wie lange? Keine Ahnung. Die werden ja auf DVD gespeichert. Und die liegen dann jahrelang hier rum. Dürft ihr das? Wieso? Georgie, was will der Typ? Ach, wir würden die Filmchen ganz gern mal sehen. Seid ihr wahnsinnig? Du, Lemmy, kommst mal ganz kurz her. Mit hochrotem Kopf führt Lemmy uns in ein Büro. Auf den Schreibtisch stellt er uns eine Kiste mit DVDs. Wenigstens beschriftet. Wie hast du das hingekriegt? Betriebsgeheimnis. So, hier ist der PC. Und hier die DVD, die den 10. Mai abdeckt. Miese Qualität. Und was sollen wir entdecken? Lass sie bis 9:30 Uhr oder kurz davor vorlaufen. Wenn wir die richtige Uhrzeit haben, sehen wir möglicherweise den Mörder auf dem Film. Vorausgesetzt, die Uhren in den Kameras und in dem PC, von dem die Mail abgeschickt wurde, laufen synchron. Das ist aber die Ausnahme. Ein paar Sekunden wäre nicht schlimm. Aber einige Minuten, schon wird es schwierig. Ich check das nachher. Georgie? Den kennst du doch auch. Das gibt's doch nicht. Das ist doch... Booming. Der Ordinarius höchst selbst. Wieso geht er hierher, um eine Mail zu versenden? Das ist wirklich interessant. Tippt aber ganz schön flott. Wer ist der junge Typ, der da an ihm vorbeigeht und auf seinen Bildschirm guckt? Keine Ahnung. Ob der was gelesen hat? Moment mal, den habe ich schon mal irgendwo gesehen. Jetzt steht Booming auf und geht zu dem jungen Mann. Er spricht mit ihm. Und jetzt geht er wieder zu seinem Platz. Trägt Military Look. Kennst du den Typen? Das Gesicht ist schwer zu erkennen. Ja, vielleicht ist Booming schwul und steht auf harte Jungs. Booming ist verheiratet. Ja, und? Weißt du, wer das ist? Das ist sein Sohn, Hanno. Vater-Sohn-Treffen im Internetcafé. Eigenartig. Kannst du die DVD kopieren? Im Prinzip schon. Aber ich mach das zu Hause. Dem süßen Lemmy legen wir einen Rohling rein. Booming war zur fraglichen Zeit an dem Ort, von dem aus die Mail an Brigitte abgeschickt wurde. Booming als Täter? Welchen Grund könnte er haben, Brigitte umzubringen? Sie wusste etwas über ihn. Etwas Schlimmes. Und er musste verhindern, dass sie mich informierte. Booming liegt auf dem Dach der Wieso-Fakultät mit dem Gewehr im Anschlag. Das ist doch absurd. Dieser Schlafsack. Booming hat einen Auftragskiller bestellt. Die Cafeteria. Starr mich alle an? Bilde ich mir das ein? Ich höre die Schüsse. Vergiss es. Ausgeschlossen, dass Booming einen Killer bezahlt. Und Taut meint, dass Booming zur Tatzeit ein einwandfreies Alibi hat. Vor allen Dingen, es fehlt das Motiv. Ich habe zwar meine Schwierigkeit mit ihm, aber er hat nie etwas getan, um mir zu schaden. Er hat mir stattdessen geholfen, wo er konnte. Was weiß ich? Vielleicht sägen sie gerade an deinem Stuhl. Du glaubst doch nicht, dass Booming in meinem Zimmer so ein Abschlachten veranstalten könnte. Ausgeschlossen. Naja, wenn du meinst. Wir kommen nur weiter, wenn wir herausfinden, wo Brigitte war, bevor sie ermordet wurde. Vor allem, was sie getan hat. Wir sollten uns nochmal mit Manfred Kraft unterhalten. Vielleicht weiß der es doch. Gut. Das mache ich aber allein. Aber... Das ist doch jetzt nicht Ihr Ernst, oder? Mehr als rausschmeißen kann er mich nicht. Herr Kraft, ich muss herausfinden, wo sich Brigitte Stern aufgehalten hat, bevor sie ermordet wurde. Wahrscheinlich waren Sie es. Und Sie tauchen hier auf, um von sich abzulenken. Bitte, hat sie sich bei Ihnen versteckt? Nein. Sie war in einer kleinen Pension in Altona. Sie hielt ihre WG nicht mehr für sicher, nachdem sie einer Sache auf die Spur gekommen war. Was war das? Genau, das hat sie mir nicht gesagt. Aus Sicherheitsgründen. Sie war jedenfalls in Thüringen. Haben Sie das der Polizei gesagt? Nein. Warum nicht? Weil die Bullen nicht danach gefragt haben. Es ist ihnen doch scheißegal, wenn eine Antifaschistin ermordet wird. Eine weniger. Thüringen. Buchenwald ist auch ein Stück Thüringen. Soll ich nach Buchenwald fahren? War Brigitte dort? Was hat sie da gemacht? Gehe ich gleich nach Hause oder erst noch ins Alibaba? Der wievielte Rotwein ist das? Anne, was macht die hier? Meine Glieder schmerzen höllisch. Weiß nicht. Der vierte oder so. Und darauf jetzt noch die Diclofenac. Genau. Was hältst du davon, wenn ich dich jetzt nach Hause bringe? Gar nichts. Und wenn du willst, heirate ich dich. Ich meine, wenn es dir Halt gibt. Wer sich mit mir einlässt, den reiße ich mit in den Orkus. Josef. Was soll nur aus uns werden? Was soll aus mir werden? Wieso geht es eigentlich immer nur um dich? Ich schmeiß alles hin. Was? Was ich tue, ist unwichtig. Wer will schon genau wissen, wie es in einem KZ wirklich zugegangen ist? Ja, du hast deine Habil geschafft, dein Vertrag an der Uni wird verlängert. Du bist verrückt, wenn du das jetzt alles hinschmeißt. Wovon willst du denn dann leben? Brigitte musste sterben. Wegen meiner Habil. Die niemanden interessiert. Außer dem Mörder. Das ist doch alles nicht bewiesen. Du reimst dir da was zusammen. Aber wir werden die Sache aufklären. Wir? Wir. Warum jetzt auf einmal wir? Weil du sonst zugrunde gehst. Du willst alles wegschmeißen? Warum? Ist Bomings Entsetzen echt? Auf seinem Schreibtisch ein Foto. Darauf eine Frau, Mitte 50. Und ein jüngerer Mann in Uniform. Ein Soldat. Meinst du, dass die Uni alles ist? Seine Frau und sein Sohn. Wie wenig ich über Bomings weiß. Josef, wir sind alle geschockt von dem, was da passiert ist. Ich habe mir auch schon überlegt, ob man angesichts solcher Verbrechen im eigenen Haus weiter Geschichte erforschen kann, so wie wir es bisher getan haben. Vielleicht brauchen wir neue Konzepte, Ansatzpunkte. Wegen meiner Habil musste diese Frau sterben. Ich frage mich, was ich falsch gemacht habe. Ich finde, du übertreibst. Aber gut, wenn du Zweifel an deiner Arbeit hast, dann zieh sie zurück. Wir suchen ein anderes Thema und du fängst von vorne an. Ja, natürlich. Ich werfe alles in den Papierkorb und fange von vorne an. Überhaupt kein Problem. Entschuldige, aber ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, mich noch einmal an eine solche Arbeit zu machen. Es ist sinnlos. Mach erst einmal Urlaub. Danach siehst du die Dinge gelassener. Meine Entscheidung steht. Josef, du weißt, wie sehr ich dich schätze. Bitte überstürze jetzt nichts. Hinter Bohm in das Bücherregal, meine zwei Bücherstände, bestimmt nicht gelesen. Dann noch Festschrift für Gerhard Kalterer. Da ehrt man die Alten und Punkte zusammen für die eigene Festschrift. Für Bohming gibt es noch keine. Zieh sie zurück, deine Arbeit. Wie schnell er mir ein neues Thema aufdrängen wollte. Auf seinem Schreibtisch ein Jahresheft der Alsterdorfer Anstalten. Ja? Bohming hat mich angerufen. Was wollte er von dir? Er macht sich Sorgen um deine Zukunft. Ich frage mich natürlich auch, wie es weitergehen soll mit dir. Mal sehen. Schreiben vielleicht. Und was? Historische Romane. Oder ich mache ein Büro für historische Recherchen auf. Ach, das kann ich mir nicht vorstellen. Beides nicht für dich. Schade. Sag mal, was sollte eigentlich diese Bemerkung mit der Heirat? Ach komm, vergiss es. Du bist die Erste, die mich heiraten will. Weißt du, ich wollte mich aufopfern. Ich wollte dich retten. Ich werde mich selbst retten. Aber könntest du mir bitte alles besorgen, was Bohming veröffentlicht hat? Ja, okay. Sag mal, was assoziierst du mit den Alsterdorfer Anstalten? Psychiatrie, Krankheit, therapeutische Einrichtung. Na, eben das, was fast alle Hamburger damit verbinden. Wieso fragst du? Nur so. Ich frage mich, was Bohming damit zu tun hat. Dieser Kaltere, den habe ich doch in meiner Arbeit auch kurz erwähnt. In der Stabe kann ich bestimmt sofort die Festschrift einsehen. Herr Stachelmann, entschuldigen Sie bitte. Kann ich im nächsten Semester meinen Bachelor bei Ihnen machen? Tut mir leid, aber ich werde am Ende dieses Semesters die Uni verlassen. Ach so. Wie leicht sich das sagen lässt. Gerhard Kalter. Nur eine Fußnote. Er und die anderen Historiker, die genannt waren, hatten Gutachten verfasst für Dienststellen des Dritten Reichs. Das ist übel, aber nichts Neues. Viele hatten braunen Dreck am Stecken. Gerhard Kalterer, einer von vier. Was hatte das mit Brigittes Tod zu tun? Papa! Papa! Hast du diese Bücher alle hierher geschleppt? Ich freue mich, Papa! Felix, ich bin doch der Josef. Du bist so destruktiv. Anne. Das hier ist Bomings Doktorarbeit. Völkische Minderheiten in Osteuropa nach dem Versailler Vertrag. Liest sich wie ein Nazi-Buchtitel. Er hat bei Donald Hamm promoviert. Den Namen habe ich auch schon mal gehört. Es gibt in diesem Schriftgut von Boming kaum einen Namen, den ein halbwegs fleißiger Historiker nicht schon gehört hätte. Ich habe die Arbeit vor Jahren schon mal gelesen, aber ich nehme sie mit nach Hause. Vielleicht finde ich da etwas Neues. Du bleibst nicht? Unglaublich. Burmigs Doktorarbeit hätte allenfalls für ein Proseminar gereicht. Wichtige Veröffentlichungen fehlen. Wie oft er seinen Doktorvater zitiert. Aber nur die Publikation aus den 30er und 50er Jahren. Wahrscheinlich war Hamm zur Wehrmacht eingezogen worden und hatte nichts mehr geschrieben. Sicher ist er längst tot. Die Schrift hätte niemals als Dissertation anerkannt werden dürfen. Und das Ganze mit Summa Cum Laude. Unfassbar. Warum hatte Hamm Burmigs Arbeit akzeptiert, sogar mit Bestnote? Es muss eine besondere Beziehung zwischen Hamm und Burming bestanden haben. Burmings erster Karriereschritt hatte ganz sicher nichts mit seiner wissenschaftlichen Leistung zu tun. Womit dann? Dich gibt's also auch noch. Sag mal, gibt es eigentlich eine Sicherheitskopie der Daten in Brigittes PC? Ja. Nicht super aktuell, aber hin und wieder konnte ich sie überzeugen, ihre Daten auf einer externen Festplatte zu sichern. Ist die bei der Polizei? Nee, bei mir. Wir haben uns die Platte nämlich geteilt. Kannst du mal nachsehen, ob es in ihren Dateien irgendetwas gibt, das mit einem Donald Hamm zu tun hat? Mit wem? Donald Hamm. Das ist ein Historiker. Vielleicht tust du mir den Gefallen und lässt das Suchprogramm durchlaufen. Ruf mich an, wenn du was gefunden hast. Ja? Ich habe zwei Textdateien gefunden, in denen dieser Typ auftaucht. Und was steht drin? Irgendein Nazi-Zeug. Ich hab's nicht richtig gelesen. Ich schick's dir per Mail. Danke. Biografische Angaben zu Hamm. Universität Königsberg. Dann Köln. Da hat Burming promoviert. Hamms Vita weiter. Angaben zu Burmings Werdegang. Verheiratet seit 1974. Ein Sohn, geboren 1982. Die Frau habe ich einmal gesehen, auf einem Empfang, Jahre her. Zweite Datei, Zitate von Donald Hamm. Polen unter deutscher Besatzung. Erstes Erfordernis ist die klare Abgrenzung von polnischem und deutschem Volkstum, die die Gefahren völkischer und rassischer Vermischung und Unterwanderung vermeidet. Judenballung, Verjudungsprozess. Judensättigungsgrad, Judentypen. Hier eine Notiz von Brigitte. Hamm fördert Burming. Warum? Burmings Diss absurd, aber summa cum laude. Burming fragen, öffentlich oder erst unter vier Augen? Kein Skandal ohne Beweise. Stachelmann hinweisen auf Hamm-Fußnote. Nichtssagend. Kölner Uni anrufen wegen R. Brigitte wollte also Burming nach seiner Beziehung zu Hamm fragen. Und sie wollte mich darauf hinweisen, dass ich mich mit Hamm beschäftigen und den nicht nur in einer Fußnote abhandeln sollte. Nur, wie hätte sie es tun sollen, ohne zu verraten, dass sie sich eine Kopie meiner Habil besorgt hatte? Brigitte hat Burming gestellt und ist dafür ermordet worden. Und wer ist R? Was hat sie Burming vorgeworfen? Er konnte doch nichts dafür, dass Hamm ein Nazi war. Und sicherlich nach 1945 alles verschwiegen hatte, was ihn hätte belasten können. Womöglich wusste Burming nicht einmal von Hamms Vergangenheit. Stachelmann? Ich habe die Habilschrift von Burming. Und? Es steht das Gleiche drin wie in der Diss. Das ist unglaublich. Das grenzt an Betrug. Der hat sich also seine Laufbahn erschlichen. Das hätten wir schon früher wissen können. Nur wie hat das gemacht? Übrigens, rate mal, wer die Arbeit vor mir ausgeliehen hat. Na? Brigitte Stern. Burmings Doktorvater war ein handfester Nazi. Dieser Hamm wird gewusst haben, dass die Arbeiten Dünnschiss sind. Das sieht jeder. Er muss also auch die Gutachter beeinflusst haben. Und das klappt, wenn man sich die alten Spezies aussucht. Etwa aus Forschungsverbünden in der Nazizeit. Es gibt zwei sinnvolle Erklärungen. Nummer eins, Burming war Nazi wie Hamm und die haben das aus ideologischen Gründen so geregelt. Nummer zwei, Burming hat Hamm erpresst. Burming ein Nazi? Nein, das glaube ich nicht. Der hatte noch nie eine Überzeugung, nicht mal diese. Wenn Burming Hamm erpresst hat, Womit? Was für eine Frage, hat der SS zugearbeitet? Erpressung hin oder her, jedenfalls kann ich mir nicht vorstellen, dass Boming Brigitte umgebracht hat. Außerdem hat er ein Alibi. Zunächst einmal geht es darum herauszufinden, worin sich Boming verstrickt hat. Wir müssen seine Biografie näher durchforsten. Der hat doch einen Sohn. Könntest du nicht mal recherchieren, was der so treibt? Warum bin ich Idiot nicht schneller darauf gekommen? In einer von Brigittes Dateien. Wegen R. in Köln anrufen. Richard Rohrschmidt. Der Historiker, der 1938 im Buchenwald umgekommen ist. Dem habe ich doch in meiner Habil einen langen Absatz gewidmet. Rohrschmidt hatte sich in der Weimarer Zeit zur Republik bekannt. Deutsch-National und Nazis hatten ihn deswegen angefeindet. Im Ersten Weltkrieg vom ersten bis zum letzten Tag an der Westfront. Seit 1917 das Eiserne Kreuz erster Klasse. Nach der Kapitulation als Oberstleutnant der Reserve aus dem Dienst geschieden. Herbst 1937 wurde er von der Universität entlassen. Danach KZ Buchenwald. Ja, klar. Sein Nachfolger war Hamm geworden. Die Passage über Rohrschmidt in meiner Arbeit hat Brigitte in Bedrängnis gebracht. Also nochmal. Brigitte hatte Burmings Arbeiten ausgeliehen. Sie hatte sich mit Hamm beschäftigt. Und sie war im Weimarer Archiv gewesen. Guten Tag. Oh, Schatz, mein Name. Ich bin der Archivleiter. Eine Nacht im Hotel Elefant verbracht. Auch Hitler wohnte hier, wenn er in Weimar war. Wir hatten miteinander telefoniert, nicht wahr? Genau. Beschwert soll er sich haben über den schlechten Komfort und die kleinen Zimmer. Ich suche den Vorgang Rohrschmidt, wie Sie wissen. Es ist nur eine dünne Akte. Ich kann sie Ihnen aber erst heute Nachmittag geben. Sie ist noch in Bearbeitung. Wir hatten zuletzt eine Nutzerin, die hatte sie eingesehen, dann ist sie verschwunden. Und mit ihr leider einige Dokumente. Glücklicherweise hat sie nur Kopien gestohlen. Wir sind gerade dabei, die Akte aus den Originalen zu ergänzen und sie auf Personenschutzrechte zu prüfen. Warum haben Sie mir das nicht schon am Telefon gesagt? Sie dürfen auf keinen Fall etwas schwärzen. Ohne die Namen sind die Akten wertlos. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Kommen Sie gegen 14 Uhr wieder. Buchenwald. Keine 10 Kilometer von Weimar entfernt. Die Stadt der Dichter. Jedem das Seine. Wie musste das gewesen sein für Rohrschmidt in seiner dünnen Häftlingskleidung, die Füße in Holzpantinen, hier oben stundenlang stehen beim Appell? Hier die Akte. Danke. Rohrschmidt wurde also als Politischer eingeordnet. Dringender Verdacht staatsfeindlicher Betätigung, geheime Staatspolizei. Hier ein Vernehmungsprotokoll vom 13. November 1937. Rohrschmidt war Mitglied der Sozialdemokratischen Partei, bis zu deren Verbot. Die Gestapo wirft ihm vor, den angeblich staatsfeindlichen Ideen immer noch anzuhängen. Antwort Rohrschmidt: Ich habe keinen Kontakt zur SPD oder zu illegalen Gruppen im Reich. Ich hänge dem Programm dieser Partei nicht mehr an. Sie hat bis zu ihrem Ende eine falsche Politik betrieben. Leider habe ich das zu spät erkannt. Bewundernswerte Argumentation. Daraus mochten die Nazis herauslesen, was sie wollten, ohne dass Rohrschmidt seine Haltung aufgegeben hatte. Kritisierte die Politik der SPD vor der Machtübertragung an Hitler. Aber wie kommt Boming in diese Geschichte? Was ist das hier? Ein handschriftlicher Brief an die Stapo-Leitstelle Köln vom 5. Oktober 1937. Werte Parteigenossen, ich sehe mich als getreuer Anhänger des Führers. Gestern, am 4. Oktober, gab es am Abend die monatliche Zusammenkunft des Lehrstuhls, wie sie der Volksgenosse Professor Rohrschmidt seit Jahren abzuhalten pflegt. Nach Abschluss der offiziellen Sitzung bat der Volksgenosse Professor Rohrschmidt, Interessierte dort zu bleiben. Anwesend waren neben dem Professor und mir noch die Dozenten Dr. Klüger, Dr. Mattis sowie der Doktorand S. Pfleger. Professor Rohrschmidt sagte, dass er einige Fragen habe. Zuerst fragte er nach der Behandlung der Juden in Deutschland, die sich nach seiner Auffassung seit dem Abschluss der Olympischen Spiele verschafft habe. Dann wollte er wissen, wie es dem Professor Rosenthal gehe. Er habe lange nichts mehr von ihm gehört. Nach einer Weile des Schweigens hat Volksgenosse Pfleger die Frage gestellt, ob die Aufrüstung nicht zwangsläufig in einem Krieg enden müsse, da Briten und Franzosen dem nicht tatenlos zusehen würden. Zumal, wenn man ahne, dass diese umfängliche Aufrüstung nur dann einen Sinn habe, wenn sie dem Krieg diene. Professor Rohrschmidt sagte, dass er nicht wisse, was die Reichsführung beabsichtige, aber wenn es zum Krieg käme, könne dieser nur mit dem Untergang Deutschlands enden. Das wisse sicherlich auch der Führer, zumal dieser ja im Kriege gewesen sei. Wer anderes glaube, könne nur als verrückt bezeichnet werden. Heil Hitler, Dr. Donald Hamm. Hamm denunziert seinen Ordinarius. Hier, nächste Seite. Der Befehl, Rohrschmidt zu verhaften. Auf einen Prozess hatte die Gestapo verzichtet, sondern ihr Opfer direkt ins KZ geschickt. Die Gestapo-Leitstelle Köln wird, wie befohlen, auf die Leitung der Universität einwirken, damit der Parteigenosse Dr. D. Hamm zum Nachfolger des Rohrschmidt ernannt wird. Eine Abschrift von Rohrschmidts Totenschein. Ausgestellt vom Standesamt Weimar. Todesursache Herzversagen. Noch ein Vermerk. Die Angehörigen haben die Urne erhalten und die Gebühr für Einäscherung und Versand bezahlt. Brigitte hat erstklassig recherchiert. So gut, dass sie mit dem Leben dafür bezahlen musste, als sie den Täter mit ihren Ergebnissen konfrontierte. Anne. Bomings Sohn Hanno ist unehrenhaft aus der Armee entlassen worden. Vergewaltigung und schwere Körperverletzung wegen psychotischer Anfälle in die Alsterdorfer Anstalten eingewiesen. PS, wir müssen reden. Das Foto auf Bomings Schreibtisch. Der Typ im Military-Look aus dem Internetcafé, mit dem Boming geredet hat. Sein Sohn. Sagen Sie, haben Sie hier in der Raststätte einen Internetzugang? Dort drüben. Danke. Ich schreibe ihm eine Nachricht. Ein Posting. Im Geschichtsfeld. H.B. Junior. Du hast bis morgen Mittag Zeit, dich zu stellen. Dann kommst du vielleicht nach 15 Jahren aus dem Knast raus. Ich habe alle Beweise. Stachelmann. Was hat dich veranlasst, meine Arbeiten noch einmal zu lesen, Josef? Bohming mit gestrecktem Rückgrat auf dem Schreibtischstuhl. Zorn in seinen Augen. Naja, gelesen. Es steht nicht viel drin. Das habe ich zwar schon vor ein paar Jahren bemerkt, aber damals war es mir eher, sagen wir, gleichgültig. Aber nun bekommt dieser Umstand einen völlig neuen Sinn. Es muss ja nicht jeder so eine barocke Arbeit wie du schreiben. Das stimmt. Zumal meine Arbeit noch einen entscheidenden Haken hat. Aha. Es steht etwas über diesen Kalterer darin. Das war ein waschechter Nazi. Bis 45. Danach hat er die Kurve gekriegt. Wie manch anderer auch. Wir haben Glück, diese Zeiten nicht miterlebt zu haben. Wofür hätten wir uns entschieden? Fürs KZ? Dieser Kalterer hat mich erst abgelenkt, dann aber auf eine Idee gebracht, nämlich, dass auch Dr. Donald Hamm ein hundertprozentiger Nazi war. Als ich ihn kennenlernte, war er jedenfalls kein Nazi. Da hat er die SPD beraten. Das glaube ich gern. Aber darum geht es mir jetzt nicht. Was mich im Augenblick beschäftigt, ist die Frage, wie man es schafft, mit einer Arbeit, wie du sie verteidigt hast, die Bestnote zu bekommen. Für die Benotung bin ich nicht verantwortlich. Da bin ich mir nicht so sicher, Hasso. Ich war in Weimar. Ja, und? Was soll das Geplänkel? Worauf willst du hinaus, Kollege? Was hast du mit Brigittes Tod zu tun? Josef, ich verstehe nicht. Du hast Hamm erpresst. Du hast ihm gesagt, du würdest seine Arbeiten aus den Kriegsjahren, seine Gutachten für die SS, in Umlauf bringen und den Medien zuspielen, wenn er dir nicht hilft, dir eine gewisse Unterstützung zusagt. Das ist eine Unverschämtheit. Das musst du mir erst einmal beweisen können, mein Lieber. Die Beweise liegen auf der Hand. Es geht um Professor Rohrschmidt. Diesem Kollegen widme ich in meiner Habil eine ganze Passage. Erinnerst du dich? Er war ein hervorragender Historiker, der im Steinbruch von Buchenwald verreckt ist. Ja, und? Worauf willst du hinaus? Hamm hat Rohrschmidt denunziert. Und zur Belohnung wurde Hamm Rohrschmidts Nachfolger. Obwohl dir der Fall bekannt war, hast du geschwiegen und Hamm damit erpresst. Eine ungeheure Behauptung. Du bist ja krank, Josef. Wäre die Denunziation von Rohrschmidt bekannt geworden, hätte es Hamm den Lehrstuhl gekostet. Von der Rohrschmidt-Geschichte hat man dieses oder jenes gehört. Alles nur Gerüchte. Und ich habe davon nichts gewusst. Gar nichts. Du lügst. Ich habe die Gestapo-Akte von Rohrschmidt eingesehen. Und die Benutzerliste. Da steht ein gewisser Hasso Bohming. Und das vermerkte Datum ist das Jahr deiner Promotion. Du verlässt die Uni? Es bleibt dabei? Ja. Josef, wenn du vorhast, die Uni zu verlassen, schreibe ich dir ein Zeugnis. Ich will fair sein bis zum Ende. Hör auf mit deinen Sprüchen. Die Entscheidung, mit dem Fall an die Öffentlichkeit zu gehen, treffe ich. Und daran wirst du mich nicht hindern. Und? Wie soll es nun weitergehen? Na, wie schon? Ich will wissen, wer Brigitte ermordet hat. Die Polizei scheint ja nicht weiterzukommen. Ach übrigens, ich habe inzwischen zwei Werke von diesem Herrn Hamm bekommen. Die haben die wohl aus der Giftküche geholt. Weißt du, in welchem Verlag das erste erschienen ist? Im Verlag Fränkel und Schmidt, 1935. Und das zweite? Im Schmidt Verlag, 1937. Noch Fragen? Herr Dr. Stachelmann, ich freue mich so, dass Sie anrufen. Der Mithörlautsprecher eingeschaltet. Haben Sie noch Fragen zum Auflösungsvertrag? Nein, mir geht es um etwas anderes. Ich sitze gerade an einem kleinen Aufsatz über die Arisierung von Wissenschaftsverlagen in Norddeutschland. Sie wissen bestimmt, was mit Herrn Fränkel geschehen ist? Ein tragischer Fall. Mein Vater hat Ende 1936 Herrn Fränkels Verlagsanteile vorsorglich übernommen, weil ja absehbar war, dass jüdischer Besitz enteignet würde. Er hat Herrn Fränkel natürlich zugesagt, ihm die Anteile zurückzugeben, sobald dies möglich sei. Sie haben meine Frage nicht beantwortet, Herr Schmidt. Herr Fränkel ist leider verstorben. Und er hat keine Erben? Ich fürchte, nein. Wissen Sie, was ich glaube? Dass es im Fall Ihres Verlages so gelaufen ist wie in den meisten Fällen. Ihr werter Herr Vater hat seinen Kompagnon mit einem Taschengeld abgespeist für dessen Anteile. Und er hat eine Menge versprochen in dem Bewusstsein, dass das Dritte Reich schon lange genug dauern werde, um nie in die Lage zu kommen, die Versprechungen einlösen zu müssen. Herr Dr. Stachelmann, mein Vater war ein Ehrenmann. Das ließe sich bei einer Recherche im Archiv der zuständigen Finanzdirektion sicher belegen. Die Akten darf man sich ja jetzt angucken. Herr Dr. Stachelmann. Keine Angst. Es hat ja schon jemand recherchiert. Der gute Bohming, nicht wahr? Bohming hat Ihnen dann gesagt, das Buch von dem Stachelmann, das veröffentlichen Sie besser nicht. Dann haben Sie überlegt, wie komme ich aus dem Vertrag mit dem Stachelmann raus? Und sie kamen auf die tolle Idee, sich selbst den Erpresserbrief zu schreiben. Stimmt doch, oder? Wenn Sie wollen, Herr Dr. Stachelmann, erfülle ich den Vertrag, den wir geschlossen haben. Ich verzichte. Ich kann mir doch nicht andauernd die Hände waschen. Der hat ja richtig Schiss. Und unser Professor Bohming entpuppt sich als der große Erpresser. Ich möchte dich bitten, jetzt zu gehen. Was denn? Rausschmiss? Ich dachte, wir gehen essen ins tolle Alibaba. Später. Vielleicht. Ich muss noch was erledigen. Woher hast du die? Die Walter? Erbstück von meinem Vater. Was hast du vor? Ich fahre in die Alsterdorfer Anstalten. Herr Stachelmann, wie sind Sie hier hereingekommen? Netter Familienbesuch ist doch immer erwünscht, Herr Bohmen Junior. Die am Empfang haben sich jedenfalls gefreut. Haben Sie meinen Thread gelesen? Was für ein Thread? Hören Sie auf, den Unschuldigen zu spielen. Wie schon gesagt, ich habe alle Beweise. Was denn für Beweise? So ein Quatsch. Was wollen Sie von mir? Sie haben vom Dach der Fakultät auf mich geschossen. Sind Sie verrückt? Sie waren Soldat. Sie sind an schweren Waffen ausgebildet. Ich bin nicht mehr bei der Bundeswehr. Ich weiß, Sie sind unehrenhaft entlassen worden. Schwere Körperverletzung, Vergewaltigung. Ich hatte einen Unfall. Deswegen sind Sie ja hier. Die Narbe auf Ihrer Stirn, stammt die von diesem Unfall? Hauen Sie ab. Lassen Sie mich und meinen Vater in Ruhe. Hat der Sie beauftragt? Sie wollen meinen Vater vernichten. Das werde ich nie zulassen. Er hat alles für unsere Familie getan. Halt! Meine Waffe ist geladen. Und ich werde nicht eine Sekunde zögern, Sie über den Haufen zu schießen, wenn Sie nicht sofort den Rucksack rüberschieben. Was haben wir denn da? Ein Gewehr, Typ G3. Und ein Blaumann. War das Ihre Arbeitskleidung? Sie verleumden meinen Vater in Ihrer Arbeit. Ihr Vater hat sich seine Karriere erschlichen. Nein, nein, nein, nein! Das ist gelogen! Mein Vater ist ein kluger Mann, der so etwas niemals tun würde. Er ist gar nicht nötig. Und jeder, der das Gegenteil behauptet, wird von mir bestraft. So wie Brigitte Stern. Diese Schlampe hat meinen Vater bedroht. Sie wollte mit ihren Lügengeschichten an die Öffentlichkeit. Sie sind im Internetcafé am Grindelhof gewesen und haben Brigitte per E-Mail in mein Büro gelockt. Mein Vater sagt, sie hätte Informationen in ihrer Arbeit und in irgendeinem Archiv gefunden. Sie hat behauptet, mein Vater habe einen anderen Mann erpresst. Woher hatten Sie den Schlüssel zu meinem Büro? Ich habe meinem Vater den Generalschlüssel gestohlen. Und dann haben Sie in meinem Büro auf Brigitte Stern gewartet. Sie dachte, sie könnte Ihnen ihre miesen Geschichten erzählen. Aber das habe ich zu verhindern gewusst. Sie haben Brigitte auf brutalste Weise ermordet, regelrecht abgeschlachtet, mit einem Rasiermesser. Stammt das auch von Ihrem Vater? Ja. Wo ist es jetzt? Weiß ich nicht. Ich hatte es abgewaschen und ins Bad zurückgelegt. Jetzt ist es verschwunden. Papa benutzt jetzt immer seinen alten Rasierapparat. Ich rufe die Polizei an. Ich musste ihn beschützen. Ich musste es tun. Lüge eines Lebens. Kriminalhörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Christian von Dittfurt. Zweiter Teil. Es sprachen Stachelmann, Michael Evers, Anne, Michaela Steiger, Bohming, Friedhelm Tock, Hanno, Max von Pufendorf. Sowie Tonio Arango, Jonathan Becker, Wolfgang Kondrus, Horst Mendroch, Özgür Özata, Rainer Schöne, Ulf Schmidt, Serkan Sahan, Martin Seifert, Katja Sieder, Sabine Tambrea, Günther Tschekel. Musik Michael Rodach, Ton Thomas Monnerjahn, Technik Hermann Leppich, Regieassistenz Roman Neumann. Bearbeitung und Regie Andrea Ghetto. Produktion Deutschlandradio Kultur 2010.